Herzkrankheiten. Bei Störungen und Erkrankungen am Herz sollte man folgenden Fragen nachgehen. Sind bei mir Kopf und Herz, Verstand und Gefühl in einem harmonischen Gleichgewicht? Gebe ich meinen Gefühlen genügend Raum und traue ich mich, sie zu äußern? Lebe und liebe ich aus ganzem Herzen oder eher halbherzig? Wird mein Leben von einem lebendigen Rhythmus getragen oder presse ich es in einen starren Takt? Gibt es in meinem Leben noch Zündstoff und Sprengstoff? Höre ich auf mein Herz?